Ich höre Adolf Hitler. Ich höre Adolf Hitler. Unerschütterliche Treue. Unerschütterliche Treue. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Und den Führern, die er hier bestimmt. Und den Führern, die er hier bestimmt. Unbedingten Gehorsam. Unbedingten Gehorsam. Adolf Hitler.